Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch. Dazu begrüßt sie Britta Bürger. Der Filmemacher Christian Petzold wurde mal der Traumaforscher unter den deutschen Regisseuren genannt. Und in der Tat interessiert er sich fast immer für Konstellationen und Geschichten, in denen etwas in der Schwebe ist. Im Mittelpunkt stehen einsame Figuren, die das Geschehen aus Distanz betrachten. 6-mal spielte Nina Hoss die Hauptrolle. Verlorene, suchende Frauen, die die Vergangenheit hinter sich lassen wollen und die Zukunft noch nicht greifen können. So wie François Truffaut einst fragte, Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Fragen wir heute den Regisseur von Jella und Jericho, von Barbara und Phoenix, Christian Petzold. Wie haben Sie das gemacht? Barbara, Jericho oder Jella, der Filmemacher Christian Petzold dreht gern in der ostdeutschen Provinz, dort wo die Landschaften weit werden und die Orte Verlorenheit ausstrahlen. Ich freue mich, dass Sie in dieser Stunde bei uns sind, Herr Petzold. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Denke ich an Deutschland, frei nach Heinrich Heine. Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an Deutschland denken? Jetzt gerade in diesem Moment ein orangefarbener VW Käfer, auf dem steht Willi wählen. Weil ich bin in so einer Reihenhaussiedlung groß geworden und da kam, ich glaube 73 war das. Das war dieser letzte Sommer, bevor wir zum zweiten Mal Weltmeister wurden, kam ein VW Käfer von der SPD entlang gefahren und wir fuhren alle mit dem Fahrrad wie bekloppt hinterher, weil es, glaube ich, Luftballons auch in Orange gab. Und es gab Creme 21, so eine Hautcreme, die war orange. Ja. Dann ein Jahr zuvor waren die deutschen Leichtathleten, glaube ich, oder Sportler bei den Olympischen Spielen auch in Orange eingekleidet mit Schlaghose. Und ich habe irgendwie dachte ich gerade, eigentlich ist das die Zeit, in der ich wahrgenommen habe, dass ich in Westdeutschland aufgewachsen bin. Autofahrten, nicht nur im VW Käfer, sind ja durch Deutschland ein elementarer Bestandteil vieler Ihrer Filme, schon früh bei Pilotinnen und die innere Sicherheit. Wann fing das bei Ihnen selbst an, dass Sie mit dem Auto durch Deutschland gefahren sind? Und ja, das fing auf dem Rücksitz meiner Eltern natürlich an, Ford 20M Lenkradschaltung durchgezogen, Vorderbank, wir Kinder hinten. Da fuhr man, die Autofahrten kommen einem als Kind ja wahnsinnig lang vor. Ne? Und die Autobahnkreuze, die man da passiert sehen, waren wahnsinnig schön verschlungen aus. Es gab sogar hinten, Duisburg war das, glaube ich, oder Düsseldorf-Merscheid, da gab es ein Autokino. Und wenn man dann nachts von Verwandten mit den Eltern zurückfuhr und man konnte... Man fuhr so eine ganz, ganz kleine, enge Kurve, dann konnte man um 23 Uhr einen erotischen Film, einen Schnipsel eines erotischen Films auf der Leinwand des Autokinos sehen. Bilder, die einen dann albtraumhaft verfolgt haben. Heute liegen Sie beim Dreh der vielen Autoszenen auch wieder auf der Rückbank, oder? Sogar noch tiefer, noch viel, viel schlimmer, weil das ist so, wir drehen jetzt hauptsächlich die Autofahrten jetzt beim Polizeiruf zum Beispiel mit 2 Kameras, weil die Kameras so klein geworden sind, die werden, so dass die Schauspieler wirklich miteinander sprechen können und das nicht hergestellt werden muss durch einen künstlichen Gegenschuss. Und dann kann ich auch nicht mehr hinten sitzen, weil man mich sehen würde. Also liege ich im Fußbereich der Rückbank und habe nur noch einen Kopfhörer, kein Bild. Und man muss aber sagen, dass das Hören meistens wichtiger ist als das Sehen in diesen Szenen. Ich weiß bei den Schauspielern ungefähr, was man sehen könnte und vertraue ihnen da völlig. Aber an der Stimme hört man, ob es stimmt, was sie machen. Das ist interessant. Sie sind Jahrgang 1960 geboren in Hilden, Nordrhein-Westfalen, aufgewachsen in der Gartenstadt Hahn. Wie hatte es Ihre Familie dahin verschlagen? Ja, so wie heute die Flüchtlinge aus dem Kosovo auch. Ja. Meine Eltern sind geflohen. Meine Mutter ist aus Thüringen, aber ursprünglich aus dem Sudetenland, ja, bei Karlsbad ist sie groß geworden. Und mein Vater ist Sachse aus Dresden, Zwickau. Und die sind einfach, weil sie, glaube ich, beide Rock'n'Roll-Musik toll fanden und amerikanisches und französisches Kino, sind sie in die westliche Hälfte der Deutschlands geflohen, noch vor dem Mauerbau. Also ich glaube unmittelbar, bevor ich geboren worden bin. Und als sie dann auf die Welt kam, gab es da schon eine eigene Wohnung? Nee, war so eine, ich habe da jetzt wirklich keine Erinnerung mehr dran. Ich habe da meistens bildet man sich Erinnerungen ein, wenn man zu viele Bücher gelesen hat. Aber ich bin schon in so einer Art, ich als erstgeborenes Kind meiner Eltern, wir sind in so einer Art Containerdorf groß geworden. Ja, also das erste, die ersten anderthalb Jahre. Hieß Klein Zwickau. Ja, das waren, ist ja so, das war Arbeitskräftemangel in der Bundesrepublik. Ja, die Facharbeiter und so aus der DDR wurden abgeworben. Das war ja auch ökonomisch und politisch, wie vieles ist. Ja. Das Land wurde auch zerlegt durch dieses Abwerben. Und dann wurden diese Arbeiter und Angestellten erst einmal in Notunterkünften untergebracht und dann die in der Nähe der Firmen lagen. Ja. Und dann Klein Zwickau, weil da eine Firma war aus Zwickau, die im Westen wieder, Jung und Simon hieß die, die im Westen wieder aufgemacht hat, so Kunststoffverarbeitung. Und die hat dann ihre Arbeiter rausgezogen aus dem Osten. Wir lebten da. Und dann später Mietwohnung, dann das klassische Reihenhaus, an dem dann der Willy Brandt VW vorbeifuhr. In Ihren Filmen geht es häufig um Schuld, um Verrat, um Anpassung, Widerstand, Wahrheit, Lüge, um die Frage, wem kann ich vertrauen, wem muss ich misstrauen. In Barbara war das ja zum Beispiel die Geschichte einer ostdeutschen Ärztin, deren Ausreiseantrag abgelehnt wurde und die dann heimlich ihre Republikflucht plant. Dieses Lebensgefühl der permanenten Unsicherheitszone, hat sich das als so ein Lebensthema bei Ihnen herausgeschält? Bestimmt. Ich habe ein bisschen immer jetzt, wo man so 13 Filme gemacht hat, gibt es ja dann auch Doktorarbeiten, Magisterarbeiten, die kriegt man auch zugeschickt. Ich unterstütze das auch gerne, wenn jemand da ein Interview braucht oder Informationen braucht oder sowas, weil ich selber ja studiert habe und weiß, wie furchtbar die Magisterarbeit wird. Man ist so wahnsinnig alleine in so einem Tunnel und sitzt dann in der Stabi rum und schreibt da vor sich hin. Und es ist wahnsinnig schön, dass man irgendwann jemand mit jemandem redet. Sind das wahrscheinlich so Erzählstränge, die mich interessieren. Also der Verrat interessiert mich immer. Ja? Und besonders nicht der Verratene, sondern der Verräter interessiert mich. Weil der Verräter, der wieder gut werden möchte. Ja? Also es gibt ja, ich weiß nicht, so. Also wenn ich zum Beispiel eine Erkältungskrankheit im Herbst bekomme, wie jeden Herbst, ja, wo man 5 Tage nicht rauchen kann und 7 Tage einem nichts schmeckt, dann liegt man meistens mit so einem Halbfieber dort, da im Bett herum und weiß nichts mit sich anzufangen. Lesen geht nicht, die Augen tränen und dann fangen diese Gedanken an, ein bisschen zu quälen, was man alles so falsch gemacht hat. Also alle Illoyalitäten des Lebens, alle kleinen Verrätereien, die man gemacht hat, kommen einem in den Sinn. Und ich glaube, das Kino ist auch ein Ort, wo man so somnambul entweder wie beim Autofahren oder wie bei beginnenden Erkältungskrankheiten das alte Zeug nach oben gespült wird. Selbst wenn es mal viele Dialoge in Ihren Filmen gibt, dann sind die niemals ausschweifend. In einem Petzold-Film, da wird nicht geplaudert, sondern sehr ernsthaft gesprochen, häufig in Fragen, die dann mit Blicken und nicht mit Worten beantwortet werden. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie oft in Ihrem Film die innere Sicherheit die Frage gestellt wurde, was ist los mit dir, ohne dass die direkt beantwortet wird. Sie haben jetzt eben beschrieben, wie Sie da im Auto auf dem Boden liegen und an der Sprache erkennen, ob die Szene gut geworden ist. Jetzt wird aber oft ja auch nicht gesprochen. Wie wichtig ist das Schweigen in Ihren Filmen? Ja, der Satz, was ist los mit dir, den kann man in so vielen Varianten sprechen und das kann erzählen, dass es nur der Satz eines grauenhaften Deutschlehrers ist oder es könnte auch der letzte Satz einer großartigen Liebe sein. Ne? Also kommt es nicht darauf an, lange Drehbuchmonologe zu sprechen, sondern die Sätze müssen wie Haltung sein. Das muss das Gespräch, der Dialog muss im Grunde genommen kann Gemetzel sein, kann auch ein elegantes Florett-Duell sein. Also ich finde so das auch viel realistischer. Ja? Also ich finde jemand, der reinkommt und sagt so, wir müssen reden. Ich fand gestern, weißt du, wie du gesprochen hast, das hat mich an meine Mutter erinnert und so. Ja, so redet doch kein Mensch. Ja? Und wenn jemand so redet, ist er vom Jugendamt oder vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und will was von einem. Und da muss man sofort, da gehen die Alarmglocken an. Und ich finde, dass die Art und Weise, wie heute bei einer Familie jemand das Salz verlangt oder gibst du mir nochmal vom Brot, sehr viel mehr über eine Familie erzählen kann als ein Vater, der plötzlich sich zurücklehnt und sagt, wisst ihr, mein Vater war im Zweiten Weltkrieg und blablabla. Ja? Und das, dieses therapeutische Gequatsche, was sich im deutschen Fernsehen und auch in den Drehbüchern so breit macht, das hängt damit zusammen bestimmt, dass die Redakteure oder die Bestimmer fast nur noch die Dialoge lesen und über den Dialog im Drehbuch entscheiden, ob das Drehbuch genommen wird oder nicht dabei. Und wenn der Dialog so dünn ist und da steht nur, kannst du mir mal das Salz reichen, dann hat das Projekt wahrscheinlich wenig Aussichten, gefördert zu werden. Und das ist, glaube ich, ein dickes Problem. Vertigo von Alfred Hitchcock, das ist ein Film, den Christian Petzold an die 50 Mal geguckt hat. In dieser Stunde sind wir mit dem Regisseur von Filmen wie Barbara und Phoenix hier im Deutschlandradio Kultur im Gespräch. In manchen ihrer Filme, da steht diese gute alte Musicbox, wenn man jetzt auf Knopfdruck Filme wählen könnte, welche wären die Top 3? Oh, das überrascht mich knallhart hier um 9.24 Uhr. Jetzt zur Zeit, ich muss jetzt für den nächsten Polizeiruf haben wir in 2 Wochen Proben. Also wir treffen uns da in Berlin, ist noch nicht geklärt wo. Und alle Schauspieler und ich, und wir schauen dann am ersten Tag lesen wir im Drehbuch rum und diskutieren und Fotos. Am zweiten Tag schauen wir Filme. Und da die ersten 3 Filme, die wir da in den Proben, sich im Proben zeige, die kann ich jetzt mal nennen. Also das sind nicht meine Lieblingsfilme, ganz und gar nicht. Aber ich habe total Lust auf die Filme. Das ist Der Schrecken des Amazonas von Jack Arnold, ein Horrorfilm von 1953, weil es dort eine Szene gibt, weil es auch in dem neuen Polizeiruf um einen Werwolf geht. Gibt es eine Szene, wo eine Frau in Regenwald und in einem See schwimmt und dieses Monster, was im Wasser lebt, ja, dass diese Frau oben auf der Oberfläche kraulen sieht und dann schwimmt das Monster so ganz nah an die Frau ran. Man glaubt, das Monster möchte die Frau fressen. Ja, man möchte sie selbst gern fressen, so wie sie gefilmt ist. Aber es schwimmt dann so wie so ein Delfin beim Liebesspiel, schwimmt es unter der Frau lang. Und das hat mir so gefallen, diese Mischung aus Schrecken, Monster, aber natürlich die Schöne, das Biest und Wasser und die Frau im Wasser, das fand ich ein sehr schönes Thema. Den Film schauen wir uns an, das ist noch überraschend für die Schauspieler, das verrate ich jetzt, aber 9 Uhr und 26 sind die entweder im Bett oder arbeiten. Und der zweite Film ist ein Film von Abel Ferrara, der heißt Snake Eyes, der ist mit Claudia Schiffer fällt mir gleich ein. Aber da gibt es eine Szene, wo ein Mann nach 10-jähriger Abstinenz wieder anfängt zu trinken. Ne? Und der ist im Hotelzimmer und er öffnet den kleinen Kühlschrank der Minibar. Und da sind ja diese kleinen Flaschen, ne? Der kleine Feigling und kleine Wodkaflaschen drin. Und wie der nach 10 Jahren Abstinenz, wo er es geschafft hat eigentlich, hat man eigentlich nie geschafft, aber wo man denkt, na ja, das hat jetzt gute Aussichten, diese kleine Flasche wieder trinkt, diese Miniatur und wie er die austrinkt und was für ein, und sofort kommt dieses Georges Simenon-Gefühl, die Wärme in seinen Körper rein, man spürt es richtig, was der Schauspieler dort macht, ist, der weiß, was er da spielt. Mhm. Also der muss der Sucht selbst nachgegeben haben. Ja? Denn das ist der zweite Film. Und der dritte Film ist ein Film von Melville, die 4 im Roten Kreis. Da geht es um eine Szene, wo Yves Montand, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das ist echt 9.27 Uhr, da fehlen einem so 7, 8, also Kreuzworträtsel würde ich jetzt nicht hinkriegen. Spielkarte mit 2 Buchstaben, weiß ich nicht. Ich kann nur gar nicht helfen bei diesen Filmen. Nein, aber da ist der Yves Montand, der ist Alkoholiker, und wie heißt das da mal, wenn die Dementia Tremens, also ähnlich heißt Delirium. Das Wort. Delirium Tremens, ach, Dementia Tremens. Mhm. Delirium Tremens, und dann öffnet sich eine Tapetentür und riesige Insekten in der Größe von Haustieren krabbeln auf ihn zu und machen ihn, ja, setzen seine Haut, seinen Körper. Okay, diese Art von Film, jetzt bringe ich gar nicht zusammen mit der Art der Christian Petzold-Filme. Warum wählen Sie solche Filme aus? Was bringt das dann in der Sichtung mit dem Team? Ja, die Team nicht. Also das sind die Filme für die Schauspieler. Für die Schauspieler. Nein, das geht etwas. Das geht um Physis. Und das finde ich, das geht zusammen. Also ich finde, dass die, na, sagen wir mal so, wie wenn die Barbara Auer durch eine Tiefgarage geht, ne? in dem letzten Polizeiruf oder die Nina Hoss auf einem Fahrrad an der Ostsee entlang fährt. Dann sehe ich dort eine Körperlichkeit. Und zwar nicht nur, das ist ja ein Körper, klar, sondern ich sehe, da ist eine Haltung, ein Druck, eine Spannung, das ist ein physischer Monolog. Und den kann man sehr, sehr oft in sehr, sehr schönen Filmen sehen. Ne? Wie eben der Frau, die da durch den Amazonas schwimmt und das Monstrum, was diese Frau begehrt. Ja? Was die beiden dort für eine Choreografie aufführen, ist ganz toll und das kapieren die Schauspieler auch. Und das ist ja auch die Lust. Man macht ja die Filme, weil es andere Filme auch gibt und weil man mit diesen Filmen in Korrespondenz tritt. Es gibt in Ihren Filmen ja noch eine andere Ebene von Spannung. Vieles ist in der Schwebe. Man weiß nicht genau, wie und wann sich da irgendwas entlädt. Die Personen bewegen sich auf unsicherem Terrain. Bei Hitchcock ist das der klassische Suspense. Wie würden Sie Ihren Suspense beschreiben? Ja, das ist von Film zu Film verschieden. Ich bin da manchmal auch ganz überrascht, wenn ich dann auf so ein Festival oder so Filme von mir sehe. Ich kann mich an jede, muss echt sagen, an jede Einstellung erinnern. Ja, also das war einfach, weil die sehr viel Arbeit gemacht haben. Aber ich bin dann überrascht über die Montage. Ja, ich weiß, wie ich das selber geplant habe. Und dann bin ich doch überrascht von der Montage. Und das hat mit meiner Mitarbeiterin Bettina Böhler zu tun, die Cutterin ist, dass die dann doch durch die Art und Weise, wie es geschnitten ist, zwischen den Bildern irgendwas fehlt. Irgendwas so ein kleiner Abgrund, eine Ellipse, eine Auslassung. Und vielleicht ist das etwas, wo man sagt, es gibt ein paar Dinge, die man nicht abbilden kann. Die liegen nur dazwischen. Vielleicht ist das im Leben auch so. Das macht die Spannung. Ihre Filme sind in den USA sehr erfolgreich. Das MoMA hat die sogenannte Berliner Schule schon mit einer großen Retrospektive geehrt im Film Phoenix. Der war beim Filmfestival in Toronto die Nummer 1 bei allen Kritikern durch die Bank, startet jetzt gerade in den USA mit viel, viel besseren Kritiken als in Deutschland. Was lieben die Amerikaner an ihren Filmen? Was für einen Nerv treffen sie da? Ich dachte, die Frage wäre, was mögen die Deutschen an diesem Film nicht so? Was wahrscheinlich richtiger wäre, das zu fragen. Also das war ja auch in Frankreich ein großer Erfolg, Phoenix. Und überall im Ausland war das großer Erfolg. Ich bin jetzt hier nicht hier an einem Mikrofon und sage, hey, wir haben einen riesen Erfolg gehabt, wir hatten so und so viele Zuschauer. Ich bin nur gerade mit meinem Sohn dort gewesen und habe Urlaub gemacht und habe das mitbekommen, was das für ein enormer Erfolg dort ist. Das hat ein bisschen damit, glaube ich, zu tun, dass wir hier lieber Nazis spielen als Opferfilme machen. Ja, Opferfilme meine ich jetzt nicht Filme, wo man ein Spendenkonto unten einblenden kann oder sofort eine Gruppe gründet und einen Gesprächskreis, sondern Filme, die einfach mitleidslose Opferfilme, nenne ich das mal so. Ja? Und das ist irgendwie hier etwas, was nicht gewollt war. Mhm. Ja, da habe ich so ein bisschen gemerkt. Das war ja nicht ein großer Misserfolg oder sowas, aber es hat mich schon ein bisschen gekränkt. Haben Sie schon mal überlegt, vielleicht nicht gerade wie Florian Henkel zu Donnersmarck, sondern eher wie Wim Wenders selbst auch in den USA zu drehen? Ja, das ist so. Es war vor ein paar Tagen. Wie gesagt, Jetlag, USA. Ich muss nachts Fernsehen gucken, um überhaupt sowas wie Schlaf zu finden. Der Wim Wenders ist 70 Jahre alt geworden. Es gab überall Sendungen und man sah seine wahnsinnig schönen Kurzfilme aus den 60er und Anfang 70er Jahren. Und dann sah man Same Player Shoots Again, Silver City, glaube ich. Oder über die Schallplatten, der Kurzfilm. Und man sah, dass der eigentlich schon 1966 Amerika begehrte. Mhm. Ja? Der kommt ja auch aus Düsseldorf, Ben Rather, ist bei uns direkt in Fahrradweite von meiner Heimat entfernt. Und der begehrte Amerika, der hat doch in allen Filmen immer amerikanische Bilder, auch wie Himmel über Berlin oder im Lauf der Zeit. Das ist wie bei John Ford gefilmt, Himmel über Berlin, das sieht dann aus wie Los Angeles an manchen Stellen hier. Und das hat mir irgendwie, als ob Amerika ist ein Sehnsuchtsort, ne? Was für Goethe Italien war. Und taucht ja auch bei Wenders auf, in Falsche Bewegung, die Mignon, von Nastassja Kinski gespielt. Also das Land, wo die Zitronen blühen, ist für Wenders Amerika. Und das ist es für mich schon nicht mehr gewesen. Also das amerikanische Kino, ja, das ist schon das Lebenskino von mir, ne? Weil es einfach auch das Land, ein Land ist, was das Kino braucht, um sich erzählen zu können, deshalb so toll ist. Wenn die Deutschen glauben, dass sie auch anderweitig zu Identitäten finden können. Aber ist Deutschland dann Ihr Sehnsuchtsland? Nee, das nicht. Das ist es nicht, sondern es ist das Land, in dem ich lebe, was noch kein richtiges Bild von sich hat. Oder wenn es Bilder von sich hat, sind es immer wieder Versuche, durch zwei- und vier Teile am Fernsehen so ein Bild zu erzeugen und nachträglicher Talkshow-Runde. Aber es hat keine. Also als ich jetzt in Amerika war, dann gehe ich um die Ecke rum und denke mir, ja gut, kannst du die Kamera aufstellen? Und das ist, es erzählt was. Es ist da, es hat eine fiktionale Kraft. Und das, wir haben, die Nazis haben eine Fiktion aufgebaut, ja, die noch dahingehend ist, dass wir brauchen ja nur eine Höhle filmen im Thüringer Wald und schon kommt Friedrich Barbarossa rausmarschiert. Also das haben die Nazis schon geschafft, aber wir haben nach dem Krieg Angst vor Bildern. Ja? Finde ich interessant, weil ich habe mich gefragt, gibt es sowas wie einen Auftrag, den sich der Filmemacher Christian Petzold stellt? Das könnte ja jetzt sowas sein. Bilder von Deutschland zu schaffen. Ja, aber nicht, weil man Werbung für Deutschland macht, sondern weil man, also ich glaube, dass der Hinterhof im Händler der Vier Jahreszeit von Fassbinder, ne, wo der so, das, was ein bisschen schräg gefilmt ist, da wird ein Obstkarren reingeschoben und der Mann schreit seine Ware aus. Und Leute werfen oben Geld runter und er hängt dann Bananen oder was weiß ich, Kartoffeln an diese, an die kleinen, legt ihr in die Säcke rein und es wird dann hochgezogen. Das ist für mich ein Bild. Ne? Deutschlandradio Kultur noch bis 10 im Gespräch mit dem Filmemacher Christian Petzold, dessen Film Phoenix gerade mit großem Erfolg in den USA angelaufen ist. Wieder ein Film, in dem Nina Hoss und Roland Zehrfeld die Hauptrollen spielen. Die beiden gehören wie Barbara Auer, wie Benno Fürmann, vielleicht noch Julia Hummer zu ihrer Filmfamilie, zu ihrer Stammbesetzung. Warum sind Sie so ein treuer Regisseur? Ja, ich bin ja nicht nur treu gegenüber den Schauspielern vor der Kamera, sondern auch im Grunde um das ganze Ensemble und alle technischen Mitarbeiter. Das hängt damit zusammen, ich bin ja an der besten Institution, die Bundesrepublik je hervorgebracht hat, nämlich der DFFB, bin ich ja zum Filmemacher ausgebildet worden, wie man das heute so sagt. Aber damals habe ich da studiert, das ist eine Akademie. In Berlin, Deutsche Film- und Fernsehakademie. Ja, die gerade auf der Suche nach einem neuen Direktor ist. Und die DFFB ist ein Ort, der ist frei gewesen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es gibt sowas, ja, dass der Staat Freiheiten schaffen kann durch Institutionen und sich aus diesen Freiheiten raushält. Und da konnte man und musste man ja alle Funktionen übernehmen. Man lernte alles, Ton, Schnitt, ja, wie man im Kopierwerk sich verhält, ja, und reden kann, Kamera und auch Schauspielerei. Man musste bei anderen spielen und so. Und dann ist diese Zeit vorbei nach 5 Jahren und man muss, man kann mit jedem Handwerk reden, weil man das ja selber gemacht hat. Und es bilden sich aus der Studentenschaft Leidenschaften heraus. Plötzlich stellen Leute fest, dass sie sich für Kostüme interessieren oder für Licht und, ja, und für Ton. Und in diesem Konglomerat aus Leuten, die noch auf der Suche sind oder sie auf dem Weg sind zu dem, was sie sich wünschen, aus dieser Gruppe heraus habe ich begonnen, Filme zu machen. Ne? Und das sind also Leute, ich bin nicht in eine Firma gegangen und habe mich mit dem Drehbuch beworben, sondern wir sind eine Gruppe gewesen. Auch die Produzenten Florian Körner und Michael Weber sind Leute gewesen, die für DFFB-Produktionen mitgeholfen haben. Mhm. Ja? Und wir haben uns also aus der Arbeit heraus Funktionen geschaffen. Und deshalb sind wir nicht in dem Sinne, bin ich nicht treu, sondern das ist eine werdende und gewachsene Gruppe, mhm, ja, die immer versucht weiterzukommen. Ja. Aber was die Schauspieler angeht? Ja, und Schauspieler war eben das große Problem. Wir waren ja alles Jungs und so, ja, und Mädchen, die kreativ waren, und Schauspieler waren das Fremde auf der anderen Seite, ne, der Kamera. Das musste ich erst lernen, ja, und das habe ich damals gelernt durch eine Schauspielerin, Eleonore Weisgerber, beim ersten Film, die mir echt eine Menge Sachen beigebracht hat, die ja selber in so einer Art Krise war, ja, wie viele Schauspielerinnen, wenn die 40 überschreiten, in eine Krise kommen. Und zwar nicht die Krise, die aus ihnen selbst herauskommt, sondern die Krise, die ihnen vom Markt aufgedrückt wird. Ja, dann, man spielt bis 40 noch jung begehrenswert und muss dann warten, bis man Inge Meisel spielen kann. Ja? Und diese Jahre dazwischen sind einfach für viele, da gibt es immer Meryl Streep noch als Positivbeispiel, aber eigentlich ist es brutal. Ja? Und dann kann man nur noch in so Ghetto-Dingern, wo man ein Hotel leitet in Cornwall oder der Sohn sich um die Erbschaft betrogen fühlt und deshalb mit der Kellnertochter abhaut und so diesen Unsinn aus dem 20:15 Programm der Öffentlich-Rechtlichen. Sowas kann man dann spielen. Und das ist eine Krise. Und eine Schauspielerin in der Krise wie Eleonore, die ist dann nach Paris gegangen und hat bei Chabrol gespielt, ja? Und hat ihr Leben gewagt, ja, einen Einsatz gewagt und hat dann auch in solchen Filmen wie von mir mitgespielt und hat mir echt beigebracht, was wehtut für einen Schauspieler und was ein Schauspieler braucht, ja, wie man mit einem Schauspieler Texte macht und so. Und das habe ich da gelernt und habe in der Zeit, genau wie mit dem Team, Schauspieler kennengelernt, mit denen ich etwas zusammen erarbeitet habe, wo wir nicht zu Ende waren. Ja, wo wir gesagt haben nach dem Film, eigentlich könnten wir mit dieser Figur, die wir da haben, die könnte auch einen anderen Weg gehen. Lass uns den mal ausprobieren. Nina Hoss hat in 6 Filmen die Hauptrolle gespielt. Sie hat wie Barbara Auer eigentlich auch eine sehr eigene Kühle, Ruhe, Distanz, enorme Präsenz. Wir haben schon über die Körperspannung gesprochen, diese aufrechte Haltung, aber auch die Augen, diese riesigen Augen, die in alle Richtungen zu schauen scheinen, die beobachten, die sich gleichzeitig beobachtet fühlen. Auch Barbara Auer, finde ich, kann mit ihren Augen, mit ihrer Augenbraue unheimlich viel ohne Worte erzählen. Wie arbeiten Sie mit den Schauspielern? Also ich habe mich erinnert, bei Barbara Auer, die kenne ich ja nun richtig, richtig lange. Wir haben vor 15 Jahren haben wir den ersten Film gedreht. Bei dem letzten Polizeiruf. Das war die innere Sicherheit. Mhm. Bei dem Polizeiruf war es so, da habe ich zu ihr gesagt, weißt du, dass einfach viel besser aussieht, ist, wenn du nicht den Kopf in die Kamera hältst, sondern an der Kamera vorbei den Kopf hältst, aber die Augen zur Kamera hinstreckst. Ja? Dadurch sieht man das Weiße der Augen, ist eine größere Fläche und reflektiert mehr. Und dann dachte ich, sag was ganz Tolles, sagt ihr, das weiß ich doch schon seit ich bei Alexander Kluge meinen ersten Film gedreht habe. Ja? Und sowas fällt mir dann nachher erst auf. Oder mit Nina war es so, dass wir bei Phoenix hatte ich mir vorher ganz viele schwarze Seriefilme angeschaut, weil das für mich schwarze Serie ist eben die für mich in Hollywood entstandenen, brutalen, in der Nacht spielenden, nicht Gangsterfilme, aber sagen wir mal Melodramen und Gangsterfilme, die auf der anderen Seite der Normalität spielen. Dann, wenn der Bürger schläft, kriechen aus den Wohnungen, kriecht das Grauen und die Leidenschaft und das Dunkle und das Nihilistische heraus. Und das ist für mich ein sehr wichtiges Kino gewesen. Und es ist ja von Deutschen beleuchtet worden, und zwar von Exilanten, die vor dem Faschismus geflohen sind. Und ich hatte mit den Schauspielern sehr viele von den Filmen gesehen, um zu sagen, dieses Licht und dieses Nihilistische der Exilanten, darum geht es in Phoenix. Und dann habe ich jetzt den Faden verloren. Wir waren eigentlich bei den Schauspielerinnen und bei der Filmfamilie. Ja, alles klar, ich bin wieder da. Und dann haben wir diese Filme verloren, haben diese Filme angeschaut und da fiel mir dann auf, dass die Schauspielerinnen und auch die Schauspieler, die männlichen und weiblichen Hauptrollen, immer mehrere Augenlichter haben. Das heißt, die haben Scheinwerfer aufgebaut, sodass die Augen nicht nur eine Reflexion, eine Lichtreflexion haben, sondern 2 oder 3, was die Augen weich macht. Das heißt, wir haben sehr harte Körper, die schlimmste Sachen erleben, die Pistolen, Rasiermesser, was weiß ich, zu ihrem Alltagswerkzeug zählen, aber deren Augen traurig sind. Ja. Mhm. Und das ist das, finde ich, ist das Bild des Exilanten. Mhm. Ja. Und dann haben wir dann solche Dreierlichter überall aufgebaut. Und das war interessant mit Nina und Ronny, wie die als Schauspieler auf diese Dreierlichter reagiert haben. Die fühlten sich, als ich das eben so ihnen erklärte und nicht hinter ihrem Rücken machte, fühlten sie sich aufgehoben, sage ich mal, in der Wässrigkeit und Traurigkeit dieses Lichtes. Und das, seitdem ich da angefangen habe, Filme zu machen, erkläre ich den Schauspielern immer alles. Nicht, um ihnen ein Geheimnis zu rauben, sondern ihnen eine Sicherheit zu geben, in der sie Geheimnisse bewahren können. Zu Ihrer Filmfamilie gehörte auch Harun Farocki, der im letzten Jahr gestorben ist. Mit ihm zusammen haben Sie fast, oder ja alle, glaube ich, alle Drehbücher geschrieben. Er war an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Ihr Lehrer, wurde dann enger Berater und Freund. Was haben Sie von ihm gelernt? Ja, ich hatte, als ich noch Schüler und später Zivildienstleistender war, habe ich immer Texte von ihm gelesen. Es gab ja die Zeitschrift Filmkritik, die eine der wichtigsten Zeitschriften der Bundesrepublik gewesen ist. Und da gab es ja mehrere Autoren, die man da wie Popstars gelesen hat. Es gab eben Tomsky und Farocki. Und ich habe immer geglaubt, Harun ist der Sachbuchmann, ne? Der Antiromantiker, der Brechtianer ist es ja. War eine Seite von mir, die ich dort wiedergespiegelt fand, während eben sein Freund Bytomsky für mich, ja, damals mit 19, 20, der Ästhet, der Poet war. Und dann habe ich Harun im Seminar kennengelernt und da war die andere Seite. Er war nicht die Spiegel-Sachbuchliste, sondern der Belletristik-Mensch, ja, mit einer Liebe zur Schauspielerei, zu wie der über Paul Newman 20 Minuten sich immer wieder eine Szene anschauen konnte und immer nur sagen konnte, boah, ja, so toll. Ja. Da liegt Newman in so einem John Huston-Film, der Macintosh-Mann heißt der Film, das ist schon ein toller Titel, also richtig Ende 60er, Anfang 70er Jahre, liegt der Paul Newman als entführter Spion in so einem Kellerloch und eine Frau kommt rein und bringt ihm das Frühstück. Ja. Und er hat so einen Morgenmantel an und sie stellt das Frühstück. Und sie ist sehr hübsch, ja? Sie stellt das Frühstück so ab und geht dann wieder aus diesem Gefängnis raus. Und wie er dann sie anguckt und sich ganz leicht in den Schritt greift, also so leicht, dass es nicht obszön ist, ist meisterlich. Ja? Da konnte er da 20 Minuten drüber reden. Und die Liebe, ja? Und auch die Leidenschaft für Sequenzen, aber auch gleichzeitig das brechtianische Zurückgehen und sagen, wir dürfen uns nicht von diesem Gefühl übermannen lassen, wir müssen Strukturen finden und dann aber gleichzeitig sich wieder hingeben können. Das war etwas, was ich in seinem Seminar gelernt habe und so haben wir auch geschrieben. Ein Christian Petzold-Film ist immer auch ein Hörfilm. Geräusche schaffen von Anfang an eine ganz spezielle Atmosphäre. Der Wind in den Bäumen, das Rauschen des Waldes, Vogelzwitschern, Krähen, das Geräusch alter Türklingeln, Kirchenglocken und immer wieder die Automotoren. Christian Petzold, der Regisseur von Filmen wie Jella, Barbara und Phoenix, ist heute mein Gast. Und auch in seinem ersten Polizeiruf 110 war das so. Kreise hieß er, lief im Juni in der ARD. Wie kommt das? Warum hört man in Ihren Filmen mehr als bei anderen Regisseuren? Jetzt bei Polizeiruf und Sound. Der Polizeiruf ist ja sowas wie das Ampelmännchen. Ja? Wir haben die DDR nicht vollständig abgewickelt, sondern die Ampeln und den Polizeiruf durften sie behalten. Ja? Das ist ein bisschen so. Und jetzt laufen ja überall auf Dreisat oder auch in den dritten Programmen auch alte Polizeiruf aus der DDR noch und die interessant anzuschauen sind, die auch tolle Geschichten haben. Kriminalität in einem Land, aus dem man nicht raus kann, ist schon hochinteressant. Aber die DDR hatte keinen Originalton. Ne? Die haben alles ohne Ton gedreht, es wurde alles nachsynchronisiert. Die DDR hat keinen Raum. Keinen akustischen Raum. Wenn man das sieht, es fahren Autos mit künstlichen Geräuschen vor. Die Schauspieler sind sehr nah am Mikrofon. Ne? Das sind sehr hervorragende Synchronarbeit. Aber es gibt, das Land ist wie unter einer Glocke und einer Blase. Und komischerweise ist das wahrscheinlich noch bestimmender als das Seekamp-Schwarz-Weiß der DDR oder die schlechten Farben des Orwo-Films also für den Osten. Und komischerweise im Westen ist auch so. Wir haben, wenn jetzt auf Arte oder sowas alte Humphrey Bogart-Filme gezeigt werden, zeigen die immer diese beschissenen Synchronfassungen aus den 40er und 50er Jahren, 50er Jahren meistens, wo auch es keinen akustischen Raum gibt. Das heißt, Sie wollten nicht nur Bilder von Deutschland schaffen, sondern auch den Sound. Und zu dem Sound gehört ja aber auch die Stimme des Schauspielers. Wenn der Schauspieler weiß, das Mikrofon hier ist, das ist nur alles so, wird sowieso alles nachsynchronisiert, dann ist auch das, was die Schauspieler als Spannung zwischen sich erzeugen, nur noch Blick und alles andere zählt nicht. Und dabei ich habe das gemerkt, als ich bei der Simone Bär, wo ich immer Casting mache, also die Schauspieler finde und durch ihre Hilfe auch zusammensetze, ein Ensemble. Die müssen sie doch gar nicht mehr finden, die sind doch schon da. Ja, aber es gibt ja auch, ich finde ja, dass jede Figur bei mir in den Film, jede Nebenfigur so ernst genommen wird, dass man mit ihr auch einen 90-Minuten-Film machen kann. Das ist das Wichtigste. Es darf nicht nur die Schärfe und der Fokus auf den Hauptfiguren sein, sondern auch auf den Nebenfiguren. Und wenn ich dort bei der Simone Bär mir Schauspieler anschaue, die ich noch nicht kenne, gucke ich mir die nicht an, sondern ich höre mir die erstmal an. Weil das ist das große Problem, das Sprechen ist in Deutschland. Das finde ich viel, viel, viel schrecklicher als alle anderen Dinge, ist, dass wir alle so nicht richtig sprechen. Ja, und wenn man sich eine amerikanische Serie anschaut, die wir eben nicht kennengelernt haben, weil die bei uns alle so totsynchronisiert werden, anschaut, wie die sprechen können, und dann jetzt mal zu Nina Hoss und ihren großen Augen oder Barbara Auer, die können sprechen. Ronald Zerfeld, der kann sprechen. André Hennecke, Julia Hummer, ja, Sabine Timoteo, die können alle sprechen, weil sie daran arbeiten, darauf beharren und es wirklich sind. Die Wahrhaftigkeit, also ich weiß noch, als Kind habe ich immer mitbekommen, wir hatten immer so einen kleinen Tisch, wo die Kinder saßen, Cousins und Cousinen, haben also Kellergeister-Sekt getrunken, ja, so ein bisschen auch betrunken gespielt. Und die Eltern saßen an einem großen Tisch hinten, an der großen Wohnzimmerscheibe. Und wir als Kinder haben sofort mitgekriegt, wenn die lügen oder wenn die heucheln. Ja? Und die heucheln, Eltern heucheln ja nun mal. Das gehört Berufsausbildung Eltern dazu, ja? Dass die so eigentlich sich untereinander alle nicht leiden können. Sagt und, der Vater Christian Petzold. Ja, heutzutage ist alles ganz anders. Aber die, nein, ich meine, die, also wenn sich so Verwandten treffen, ja, die werden ja durch Verwandtschaft aneinander gekettet. Aber eigentlich, wenn die Onkels und Tanten weg sind, wird hinter deren Rücken so bös geredet und so. Man merkt das, man spürt das am Sound. Ja? Und das ist etwas, was einem fehlt, wenn es das nicht gibt. Und das Sprechen beherrschen wunderbar Barbara Auer und Matthias Brandt auch im Polizeiruf. Dieses Paar, mit denen drehen sie ja wieder den nächsten Polizeiruf. Also im Fernsehen ist es der übernächste, ihr nächster. Wölfe heißt der. Wie weit ist das Projekt? Ja, das ist alles fertig geschrieben. Wir haben übernächste Woche Proben. Also da kommen eben die Schrecken des Amazonas und so. Das schauen wir da alles an. Ich habe mir die kleine Liebesgeschichte oder sage ich mal die kleine Verführung, gegen die sich ja beide wehren im ersten Polizeiruf. Das ist ja sowas wie, reichst du mir mal das Salz oder möchten Sie einen Kaffee? Nein, doch, ja, bringe ich ihn mit. Schwarz, nein, ohne das Ganze Zucker. Es flirrt zwischen denen und es passiert nichts. Nein, und das so ist das. So ist das. Also ich finde, der Wunsch nach einem Kaffee kann die Welt zum Einsturz bringen. Ne? Während Dauergequatsche alles ewig gleich hält. Mhm. Und das ist... Das macht mit den beiden wahnsinnig Spaß und ich hatte dann gedacht, Matthias sagte ganz zum Schluss, es geht doch gar nicht nur darum, dass ich mich verliebt habe in diese schöne Kollegin oder so, sondern das ist auch noch eine Gefährtin, mit der meine Arbeit Spaß macht. Und das ist auch etwas, was ich auch vermisse, ja? Dass man dadurch, dass der andere gut arbeitet und der andere Leidenschaft in der Arbeit hat, dann die Liebe als Effekt da ist. Und nicht erst die Liebe, ja, weil er nun irgendwie einen schönen Hals hat oder ja, die Beine toll übereinander schlägt, sondern weil man begeistert ist über die Art und Weise, wie der mit Dingen umgeht und wie er Sachen anfasst. Und diese Art von Liebe, die aus Arbeit entsteht, das interessiert mich. Und wie ist das mit Matthias Brandt? Ist da der orangefarbene Willi Käfer auch mit irgendwie am Set? Da haben wir also auch drüber gesprochen, über seinen Vater und wie wichtig der Vater für mich war oder sowas. Aber wir reden ganz viel über Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen, muss ich sagen. Er ist Werder Bremen und ich bin Borussia Mönchengladbach. Sie haben vorhin bei den Nachrichten gesagt, mal gucken, ob wir in dem Gespräch die Kurve zum Sport finden. Ganz zum Schluss habe ich es noch hingekriegt. Ganz kurz, Wölfe, wann kommt der Film im Polizeiruf? Also gedreht wird das jetzt im November und ich denke mir, dass die im März oder März, April den Film senden, nächstes Jahr. Und wo wird gedreht? Wieder? In Ostdeutschland? Nein, das ist ja ein Münchner Polizeiruf. Es wird zur Hälfte in München und das andere im Chiemgau. Es gibt einen Problemwehrwolf im Chiemgau. Problemwehrwolf? Ja, der macht eben Probleme. Ja, wie der Problemwehr und die Bayern erledigen ja Probleme gerne. Auf die ganz harte Art und Weise. Flüchtlinge, Problemwehre und Wehrwölfe. Christian Petzold, der nächste Polizeiruf kommt, neue Filme kommen auch. Darüber haben wir es jetzt nicht geschafft zu sprechen, aber ich bin sicher, sie kommen wieder und dann werden wir das fortführen. Wir können gespannt sein, morgen nach 9 ist bei uns der Ex-Schwimmer Michael Groß hier im Gespräch. Jetzt gleich nach den Nachrichten folgt Joachim Scholl mit unserem Literaturmagazin Lesart. Ich bin Britta Bürger und danke Christian Petzold. Dankeschön. Tschüss.